Vor einigen Dekaden hat mich mal jemand gefragt, was denn mein Traumjob im Mittelalter hätte gewesen sein können. Großinquisitor, antwortete ich, hatte wohl gerade den Namen der Rose gesehen. Da zöge ich unter dem Siegel des Kreuzes mit meinen Schergen von Kloster zu Kloster, glühende Kohlen sowie den mobilen Scheiterhaufen immer dabei. Und sobald jemand herumketzert oder herisiert, burn, baby, burn. Kinderschänder würden allerdings zwecks Abschwörung jeglicher Lust zunächst den Folterknechten vorgeführt. Soweit zu meinen damaligen bewusst provokanten Ausführungen. Grausamkeiten, die damals wie heute selbstverständlich überaus verachtenswert wären. Dachte ich zumindest. Und dann sah ich neulich recht desillusioniert auf Twitter ein Foto eines russischen LKW in der Ukraine. Er war hinten offen und wie man sehen konnte, handelte es sich um ein mobiles Krematorium. Im Text dazu stand sinngemäß, dass er dazu diene, Kriegsverbrechen zu verschleiern. Schlimm genug. Und plötzlich ist da dieser Gedanke, die Analogie zum Mittelalter und darauf basierend ein schrecklicher Verdacht. Krieg brachte immer schon das Schlimmste in Menschen hervor. Vielleicht war der LKW ursprünglich für Pandemietote gedacht. Ich weiß es nicht. Hoffe aber, dass 2200 jemand auf die Frage, was er denn in den 2100ern hätte werden wollen, nicht in diese Richtung antwortet, sondern im Sinne der Überleitung aus der Hölle einfach Fahrlehrer sagt. Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, sprich der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 87 und ich bin der Andi. Sören Bjarne macht den Führerschein fürs Auto. Weil Sören Bjarne, der aus Datenschutzgründen übrigens nicht Sören Bjarne heißt, ein pragmatischer Freund des geringsten Widerstands ist, hat er die praktische Fahrprüfung mit einem Automatikfahrzeug abgelegt, womit ich nicht sagen will, dass Sören Bjarne zwangsläufig ein Er ist. Aus Datenschutzgründen könnte er auch eine Sie oder divers sein oder noch werden, je nach zeitlichem Abstand. Was weiß ich? Nach bestandener Prüfung bekam Sören Bjarne darum diverse Dokumente ausgehändigt. Eines zum Beispiel darüber, dass er die praktische Fahrprüfung bestanden hat, dies aber keiner Fahrerlaubnis gleichkäme. Das wäre bei einer Prüfung mit einem Schaltwagen anders gewesen. Da hätte es sofort eine vorläufige Fahrerlaubnis gegeben. Aber so muss Sören Bjarne sich einen Termin beim Straßenverkehrsamt klicken, dann dahin gehen und sich für 37,50 Euro die vorläufige Fahrerlaubnis kaufen. Dann darf er damit fahren. Automatikautos, Kennziffer 78. Oder auch Schaltwagen, Kennziffer 197, sofern er mindestens 10 Schaltstunden hatte und einem Fahrprüfer in einer 15-minütigen Prüfungsfahrt erfolgreich nachgewiesen hat, dass das mit dem Schaltwagenfahren auch klappt. Selbstverständlich hat Sören Bjarne diese Dokumente auch schon bei der praktischen Fahrprüfung gehabt, aber die Regels sind die Regels. Und deshalb musste sich Sören Bjarne den Termin beim Straßenverkehrsamt klicken, der circa 1,5 Monate in der Zukunft liegt. Es könnte selbstverständlich sein, dass wegen Corona oder anderen Gründen jemand abspringt und ein früherer Termin frei wird, aber dafür muss man Glück haben und im richtigen Moment online sein, sonst ist er weg, der Termin. Aber tatsächlich hat es dann wenige Tage später geklappt mit dem Termin, morgens früh um 8 Uhr irgendwas. Um dahin zu kommen, musste Sören Bjarne kurz vor 7 den Bus zum anderen Ort nehmen, dann die Bahn in die Kreisstadt, um nach weiteren 25 Minuten Fußweg über den Berg zum Amt zu gelangen. Und weil er nichts vergessen hatte, bekam er seinen Lappen. Deshalb darf er nun vorläufig fahren. Den echten Führerschein bekommt er übrigens in Bälde per Post. Da sind schon alle ganz gespannt, was da drin steht und ob alle Zusatzzahlen korrekt eingetragen sind. Aber das wird eine andere Geschichte. Und bis das soweit ist, können wir ganz in Ruhe dem letztsonntäglichen Schrittieren lauschen. Herrliches Wetter. Wieder die dicke Jacke mit dem Puschel. Wie fein. Quietscht immer noch schön. Ja. Ja, das muss man haben. Also, ich weiß ja nicht, ob da sonst mal ein Dachzelt drauf ist oder ob möglicherweise vielleicht da auch Werkzeug drauf getan wird oder ob man damit eine Expedition fahren möchte. Ich habe doch keine Ahnung. Muss ich auch nicht haben, ist mir nämlich relativ egal. Lass uns hier hinten hergehen, das ist... So kann man Hänger auch parken, ne? Es ist Sonntag, der 3. April 2022. Und wie fast jeden Sonntag schrittieren wir. Strahlend blauer Himmel. Gestern war es noch trüb und überall lag Schnee. Aber heute ist schon fast wieder alles weggetaut, außer in Schattenlagen. Und ja, das Wetter ist herrlich. Herrlich kalt. 1,4 Grad. Und die Hecken voller Vögel. Vögel, Vögel, Vögel. Ich hatte ja letztes Jahr war es, brüteten ja bei uns im Zwinger die Amseln. Und irgendwann fand ich da drin auch einen toten Star oder eine Starin, man weiß es nicht so genau. Ich bin ja kein Ornithologe, woher soll ich das wissen? Und diesmal machen sie es nicht im Regal auf den Federballschlägern, sondern direkt auf dem Balken über dem Eingang. Ich dachte so bei mir, also ich habe es ja schon mal reinfliegen sehen. Und dann dachte ich bei mir, naja, guckst du mal nach, Taschenlampe genommen, überall abgeleuchtet, im Regal war nichts. Und ich denke so, wieso fliegen die denn da rein? Sind die noch ganz frisch oder was? Das heißt, haben die gerade angefangen. Und als ich rausgehen möchte, gucke ich so über den Eingang und dann ist da so ein 40 cm breites Nest mit aber nur einer kleinen Eiablage-Kalotte. Direkt auf dem Tragbalken über dem Eingang. Jetzt werden wir mal sehen. Irgendwie muss man sich jetzt arrangieren. Also, ich werde weiter in diesen Zwinger reingehen, weil wir da ein paar Gartengeräte drin haben. Also nichts, was sich zu stehlen lohnen würde, liebe Diebe. Aber ja, wenn es die jetzt stört, dann müssen sie ausziehen. Und wenn sie nicht stört, dann arrangiert man sich halt. Aber ich gehe mal davon aus, es sind noch keine Eier drin. Sonst wären wohl nicht beide rausgeflogen. Also das Männchen und das Weibchen. Herr und Frau Amsel. Sind ja schon Bauarbeiter. Was ist das? I ist Italien, ne? Ja, das sind ja auch Gäste aus Offenbach. Laut Kennzeichen. Parken nur für Schulangehörige 7 bis 16:30 Uhr. Jetzt der ganze Parkplatz. Aber das ist ja hier ein richtig großes Spieldings, ne? War das eigentlich immer schon? Meine ich doch, ne? Ja, das war vor meiner Zeit. Mit einem kleinen Kletterdings. Es ist schon interessant, sich da so einen Grabstein hinzusetzen, ne? Mit dem Namen und der Hausnummer. Was ist da drüben eigentlich, sozialer Wohnungsbau? Meinst du nicht? Bonzenviertel. Ich weiß nicht, also ob ich hier in so einem dreistockigen Wohnhaus mir mit... Ja, aber mit anderen Parteien da irgendwelche. Also ich meine, wenn ich jetzt Bonze wäre, also so richtig Asche hätte und dann hier auf dem Land wohnen, dann würde ich schon gerne ein freistehendes Haus oder irgendwas Freistehendes haben, so mit Garten drumherum. Aber nicht in so einem Mehrparteienhaus zur Miete wohnen, wo du dann als Bonze wahrscheinlich noch selber die Treppe putzen musst. Naja, oder die leihen sich halt irgendwie oder mieten hier so eine Reinigungsfirma, aber dennoch. Und oben das Penthouse. Also schön ist die Bude echt nicht. Vor allen Dingen hier stehen ja ganz viele Häuser drumherum, die alleine stehen mit Garten. Vorsicht, abgebrochene Treppenstufe. Ob dann jetzt der Minigolfplatz wieder aufmacht? Die Töchter, die das machen. Na, was meinst du? Möchtest du unseren Zuhörern was sagen? Vollkommen unbeeindruckt, das Tier. Hast du mal ein Foto gemacht? Mach mal ein Foto. Genau. Ja, sag das doch. Wow. Ui, jetzt geht's aber ab. Da drüben scheint nämlich eine von den Gänsen zu brüten. Da gehen wir jetzt auch mal gucken. Also ich konnte mich jetzt direkt neben eine stellen. Die sind sehr zutraulich. Aber wenn jemand auf die Brütende zusteuert, tja, dann gibt das hier schon mal Ärger. Hammerhart. Leute. Ja, da ist Brüten angesagt. Brüten auf dem Steg. Ja, Leute, hier ist richtig Remi-Demi. Hier ist richtig was los. Da gehen wir jetzt glatt mal herum. Das ist das Sonntagskonzert hier. Das Füttern der Tiere ist nicht gestattet. So, der Kutschberg ist gesperrt. Warum? Weiß der Geier. Das schauen wir uns jetzt mal an. Könnten eigentlich andersrum gehen, ne? Ja. So, hier ist eine Sperre. Darauf steht, Durchgang verboten. Abgebrochene Äste in den Baumkronen können runterfallen. Lebensgefahr. 3x3 Ausrufungszeichen. So, dann warten wir jetzt mal, dass der ältere Herr mit seinem Hund, der wartet jetzt, dass wir weggehen, damit er sich dann einen Scheißdreck um die Absperrung scheren kann und den Berg raufgehen. Das macht er nämlich jetzt gleich, oder? Ja? Wir werden sehen. Das ist nämlich so, ja, ich wäre da auch hergegangen, aber wir gehen jetzt halt hierher. Aber wir lassen uns doch hier nicht von bunt gedruckten Schildern mit mehreren Ausrufungszeichen davon abhalten, daher zu gehen, wo wir her wollen. Also bitte, wir sind hier auf dem Dorf. Da weiß man doch ganz genau, dass diese Sachen nur da sind, damit die sich wegen ihrer Verkehrssicherungspflicht abgesichert haben. Das ist doch nicht ernst gemeint. Niemals nicht. Wir brauchen die Schilder im Moment nicht woanders. Ah. Damit wir alles aufgeräumt haben. Also das ist einfach nur ein gedruckter Zettelholde. Aber hier am Wasser, im Tal, wo die Sonne nur spärlich hinkommt, ist es doch ziemlich kalt an den Beinen. Letzte Woche habe ich mich ja beschwert, es sei zu warm. Der liegt ja voll am Weg. Den wir dann schon mal sonst hergehen, ne? Aha, ich erinnere mich nicht. Auf jeden Fall, letzte Woche habe ich mich beschwert, es sei zu warm. Und diese Woche beschwere ich mich nicht, es sei zu kalt. Also, außer vielleicht an den Beinen. Aber wegen der dicken Jacke so obenrum nicht. Hinweise. Was haben Sie denn da jetzt stehen? Bitte halten Sie den Park sauber und verwenden Sie die Mülleimer jeweils an den Hauptzugängen des Parks. Betreten auf eigene Gefahr. Müll in Mülleimer werfen, Hunde nicht kacken lassen, Hunde anleihen, eingeschränkter Winterdienst. Betreten auf eigene Gefahr. Eingeschränkter Winterdienst. Also das ist ja... Wie oft muss man auf ein Schild draufschreiben... dass es keinen Winterdienst gibt und dass das Betreten auf eigene Gefahr ist. Das ist schon spannend. Da war aber nicht hinter und vor dem Satz jeweils drei Ausrufezeichen. Das ist ja auch schon mal was. Specht. Er spechtet wieder. Wildschweine. Wir haben hier, so wie es aussieht, am Trimm-dich-Pfad Wildschweine, weil hier ist einiges umgewühlt und das sieht eindeutig nach Wildschwein aus. Gut, hier ist der Bach in der Nähe. Eigentlich ideal. Kinderspielplatz. Schweine sind ja allesfresser. Ja, das ist super hier. Die holzen ja jetzt zwischen Remshagen und der K19 den ganzen Wald weg, ne? Hast du das gesehen zufällig, als du hochgefahren bist? Ja. Da ist morgens immer was los. Da haben sie ihre Arbeitsscheinwerfer an. Und da ist der ganze Wald beleuchtet. Und da sind die schon fleißig am Fällen. Also am Harvesten. Ist ja ein Vollernter, der da oben am Start ist. Und in der Kaltenbach, da sieht das so aus, als würden sie jetzt die ganzen Äste, die liegen geblieben sind, zusammenrechen und an den Rand ziehen. Vielleicht kommt da irgendwann mal so eine Schredderkarre. Weißt du, dass das dann alles schön geschreddert wird und nachher machen sie Holzpellets draus oder so. Ich habe da so eine Vermutung, aber naja, werden wir mal sehen. Ja, aber alles, was übrig bleibt, ist im Endeffekt Laubholz und da gibt es gar nicht mehr so viel von. So. Wir weichen jetzt vom Trimm-dich-Pfad ab und nehmen die landschaftlich schönere Strecke. Sonst gehen wir hier immer runter. Heute gehen wir hier mal rauf. Es geht ordentlich bergauf. Und wenn ich oben ankomme, werde ich aus der Puste sein. Aber wenn man hier so guckt, hier steht auch ziemlich viel entrindetes Holz von jüngeren Laubbäumen in dem Wald. Da scheint jeder 10. Stamm betroffen zu sein. Und man sieht also kaum Spuren vom Borkenkäfer. Möglicherweise sind das Dürreschäden. Und es sind in der Regel nur dünnere, sprich jüngere Stämme betroffen. Ah, hier könnte was sein. Aber wir haben ja, oder mein verstorbener Vater hat eine ganze Menge Holz gemacht vorher. Und das liegt halt jetzt stellenweise noch überall rum. Größtenteils bei uns hinterm Haus. Und wenn ich da hacke, da habe ich schon öfter mal die Situation, dass sich die Rinde quasi ablöst, weil da die Borkenkäfer hinter waren. Man sieht dann auch noch die Käferleichen und die Spuren von denen. Staubt halt ziemlich beim Hacken. Und das ist alles Eiche, Buche, Birke. Insofern gehen die auch daran. Und wie immer, ihr hört es, ich bin gleich oben auf dem Berg, wo diese Hütte steht. Und wie immer, wenn ich hierher gehe, fliegt ein Flugzeug drüber. Boah, bin ich außer Atem. Ob das jemals besser wird? Vor einem Jahr habe ich meine erste Spritze gekriegt. Gegen Covid. Wenige Tage nach Beendigung der Quarantäne. Ja. Geblieben sind Wortfindungsstörungen und diese Luftnot an so einem Berg, nicht an einer normalen Treppe oder so. Der Baum ist runter von der Hütte. Und auch hier scheint man den Müll, die Äste, die man hatte, in gewisser Weise zusammenzurechen. Also bleibt doch nicht, wie vermutet, hier alles liegen, sondern der Wald wird jetzt doch irgendwann noch aufgeräumt. Ich vermute, Die machen sich eine ganze Menge Sorgen wegen Waldbrandgefahr, weil das Zeug liegen zu lassen, ist gefährlich. Tatsächlich, die Wege sind freigeschnitten, das ist schön. Noch ein Bild von der Schneegrenze. Ja, kann man sich hinsetzen und nach da hinten gucken. Einmal rüber übers Lennefetal zum anderen Hang. Ja, es geht eh schnell. Wie oft hatten wir hier irgendwelche Bänke im Wald stehen? Und davor war dann erst eine Lichtung gewesen, klar, dann eine Neuanpflanzung, auch schön. Aber irgendwann gucktest du von der Bank den Hang hinunter, aber schon direkt 2 Meter vor dir auf 15 Meter hohe Fichten. Das war's dann mit dem Ausblick. Da kommt aber dann keiner auf den Gedanken, die Bank mal woanders hinzustellen, wo jetzt vielleicht wieder ein Kahlschlag ist. Nö, die bleibt da stehen. Die wurde da genehmigt. Naja, ich weiß gar nicht, ob du für das Hinstellen einer Bank an einen Waldweg eine Genehmigung brauchst. Also ich meine jetzt eine Sitzbank, ne? Nicht, dass jetzt einer denkt, so, die Volksbank, die braucht eine neue Filiale am Waldweg, die stellen wir da jetzt mal hin. Nein, so ein Ding zum Sitzen. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, vielleicht habe ich sogar schon davon erzählt, aber ich habe privat einen Bürostuhl. Er war, ist ein klassischer Internetfehlkauf. Ergonomisch sollte er sein und wurde als besonders ergonomisch angepriesen. Warum? Dazu komme ich gleich. Sitzflächenhöhe, Rückenlehnenneigung lassen sich stufenlos und die Lehnenhöhe in Raststufen verstellen. Soweit so schick. Höhenverstellbare Armlehnen hat er auch, insofern bin ich zufrieden. Was mich vom ersten Tag an störte, war die besondere Ergonomie, sprich eine Welle in der Sitzfläche. Die befindet sich zwischen den Schenkeln, separiert sie quasi und drückt Männern unangenehm in einen gewissen Bereich, ähnlich wie ein schlecht eingestellter Rennradsattel. Deshalb habe ich von Anfang an ein Kissen draufgelegt, um die Bereiche zu erhöhen, die zu niedrig waren. Das klappte ganz gut, aber nach weit über 10 Jahren quietschte der Stuhl und es wurde Zeit für einen neuen. Wichtig waren mir 2 Dinge. Erstens, die Sitzhöhenverstellung sollte mindestens 58 cm erreichen und zweitens, eine wellenfreie Sitzfläche. Wegen Corona und mangels vernünftiger Geschäfte in der näheren Umgebung verzögerte sich alles etwas, doch plötzlich lag ein Katalog eines bekannten Büro-Werkstattausrüsters im Haus, denn irgendjemand in der Verwandtschaft ist Gewerbekunde. Prima, dachte ich, da wird sicherlich was Gescheites zu finden sein und tatsächlich gefiel mir ein Modell. Diesen Stuhl gab es wahlweise mit Rückenlehne in Mesh oder Stoff und Fußkreuze in Alu oder faserverstärktem Kunststoff. Ich als Freund der festen Lehne wählte Alufuß und Stoff im Glauben, es sei eine gepolsterte Lehne. Doch weit gefehlt. 2 Tage später war der etwas teurere Stuhl hier, mit 5 Jahren Garantie. Ich baute ihn zusammen, setzte mich und war zufrieden. Stolz trug ich ihn in den Keller, setzte mich und nach gut 30 Minuten hatte ich Rückenschmerzen. Die Rückenlehne besteht zwar aus Stoff, allerdings ungepolstert wie Mesh, quasi, nur ohne Löcher. Die verstellbare Lordosestütze ist ein einfaches Plasteteil, welches unangenehm drückt, zumal die Stofflehne keine wirkliche Spannung aufweist. Kurz vor dem gefühlten Hexenschuss oder Bandscheibenvorfall versuchte ich die Lordosestütze mittels eines Handtuchs zu polstern. Es blieb hart. Noppenschaumstoff. Es blieb immer noch hart und ich gab auf. Am nächsten Tag nahm ich ein kleines Kissen, 40 mal 40 Zentimeter. Damit fühlte es sich besser an, aber so hatte ich eine Kante im Rücken. Zumindest aber keinen Bandscheibenvorfall. Tags drauf fuhr ich dann in ein Bettengeschäft zwecks Besorgung eines Nackenkissens. Die hatten einige Modelle am Start. Harte, weiche, welche mit Gedächtnisschaum. Bei letzteren befürchtete ich, dass sie zu weich seien. Ich gab sicherlich ein lustiges Bild ab. Neben dem Regal mit diesen Nackenkissen stand ein Sessel. Ledersessel, Kunstledersessel, egal. Ich nahm ein Nackenkissen, lehnte es an die Lehne des Ledersessels, setzte mich hinein, ruckelte ein wenig hin und her. Nächstes. So probierte ich einige Kissen aus und irgendwann dachte ich, das könnte es sein. So wählte ich eine mittlere Härte und probierte dieses auch zu Hause sofort aus. Ran an die Rückenlehne reingesetzt und siehe da, es drückt nix. Außer das Kissen im Rücken, aber das ist nicht unangenehm. Darüber habe ich ein Handtuch gelegt und das habe ich hinten an der Lordosestütze festgebunden. So fällt das Kissen nicht um. Es rutscht nur runter, aber ich kann damit leben, es wieder hochzuschieben. Vielleicht nähe ich mir in das Handtuch eine Art Tasche, in die ich es stecken kann. Dann könnte ich es in der Höhe fixieren oder das Handtuch brutal darüber spannen mit einer Art rückwärtigen Korsettschnürung. Dann hätte ich einen Bürostuhl im Bondage-Style, ein Unikat, das nicht jeder hat. Als Zusatzvorteil würde auch nichts mehr knacksen oder knarzen. Noch ein paar Tage, dann ist Ostern, dann hätte ich Zeit und nachher vielleicht den erotischsten Stuhl ever, ever, ever. Man wird ja gerne falsch verstanden. Das sieht auch interessant aus, ne? So, als wäre da Bodennebel, aber das ist gar kein Bodennebel, dieser braune, sondern so eine undefinierte Jungpflanzung. Das hat was. Was würde Bob Ross sagen? Ein paar Sticks and Twigs. And every tree needs a happy little friend. Wisch, wisch, mal, mal. Jetzt weiß man genau, wo der Teich ist, ne? Und da sieht man das Schloss jetzt durchleuchten. Da hinten ist dieser, wo ich meinte, der Sozialbau von hier aus hinterm Schloss. Aber was ist da ganz oben? Steinbruch. Das sieht aus wie eine Hütte. Ja, aber das ist unser Steinbruch. Die haben da oben wahrscheinlich irgendwas hingestellt. Da müssen wir dann mal gucken gehen. Ich meine, das müsste, jetzt muss ich mal überlegen, aber wenn da der Fernsehturm ist da unser Steinbruch. Entweder das ist die Höhe ganz oben, wo die, aber das ist aber auch nicht, wo die Plattform ist. Das ist da vielleicht, wo dieser Teddy immer steht, aber. Da müssen wir dann mal gucken gehen. Ich habe jetzt kein Fernglas mit. Das ist ja spannend. Ja, gehen wir nächste Woche mal da oben hin. Oder da hat einer nur was abgedeckt mit Plane. Weißt du? Vielleicht so Holzzeug oder so. Zelt aufgebaut. Jo, Partyzelt. Ich wüsste aber auch nicht, jetzt von der Orientierung her, weil das sieht ein bisschen aus wie Straße, da liegt nur Schnee da oben so in Streifen. Das irritiert ein bisschen. Also ich gehe davon aus, das müsste der hintere Steinbruch sein. Oder das ist da, wo diese Wand ist, wo dieser Elefant mit eingebaut ist. Da sind hier die Häuser und da geht das weiter und da ist die Wand. Das ist da, das ist oberhalb. Das ist plattformähnlich. Also wo der. Dann gehen wir da nächste Woche gucken. Das heißt, nächste Woche wieder Brungerst. Also heute macht Spazierengehen richtig Spaß. Wenig Wind. Herrliches Wetter, erwähnte ich schon mehrere Male, ich weiß. Und dann ist da hinten ja der Mast, an dem wir neulich waren, auf dem Falkemich. Eigentlich ist es ein schöner Ort, wo wir hier wohnen. Kann man nicht meckern. Aber ein bisschen meckern muss man immer, weil sonst macht das keinen Spaß. Und soll sich auch was verbessern. Wobei ich davon ausgehe, dass keine Sau, die hier wohnt, meinen Podcast hört. Aber vielleicht doch. Man weiß es nicht. Ich habe da keine Zahlen drüber. Was machst denn du da? Kommodierst du oder was? Deine was? Fickmen. Fickmen? Fick. Da steht's. Pickmen. Hast du eine Hühnerfarm oder was? Nee, das sind Pickmen, keine Hühner. Pigment. Pigmente, die sehen aus wie Truthähne. Pigment. Also Dinger, die picken, ist, oder, ich verstehe es nicht. Was ist denn das für ein Spiel? Pigment Bloom. Ah, was Neues. Seit November, was Neues. Harry Potter, tot. Mansi? Bedingt. Flexdeck? Täglich. Sonst noch was außer diesem Bloom? Nö, drei online. Ah, Pigment Bloom. Arbeiten, Fortbildung. Ah, ja, das meine ich ja nicht. Geht nur um Spiele. Arbeiten und Fortbildung ist ja kein Spiel. Ja, für dich vielleicht schon oder für Spieleentwickler möglicherweise auch, aber Pigment Bloom. Was machen denn die? Ist das das, was Marzipan, Pyroman, Titan auch macht? Ich glaube ja. Wo der immer seine Schritte ins Netz rotzt? Ja. Also könntest... Der macht ja auch was. Das meine ich jetzt ja nicht. Aber der, also irgendwas macht der immer mit da kommt dann so ein Bild, wo dann seine Schritte drauf sind und irgendwas mit Blumen habe ich da auch gelesen. Habt ihr das gehört? Das waren, ja, ich glaube ja, das war kein Windstoß oder so. Das war ein Schwarm Enten und dann noch ein Schwarm Enten oder Gänse. Auf jeden Fall Vögel. Und die gackerten so ein bisschen so wie Gänse. Die machten hier richtig Lärm in Schwarmformation. Schon wieder ein Flugzeug. Ich finde, das ist ja immer noch das Letzte, ne? Also oben an der komischen Hütte ist kein Mülleimer und an der Hütte hier sind zwei. Zelten, Grillen und offenes Feuer verboten, Gemeinde Lindler, der Bürgermeister. Da wisst ihr Bescheid. Moin. Ja. Ja, das ist jetzt ein, keine Ahnung, Sudoku für Arme. Gucken wir mal, ob das die Tage immer noch da ist. Der Engel ist auf jeden Fall noch da. Unsere Holzfiguren schweben immer noch über den Pfeilern. Und die Tauchglocke ist auch noch da, ja. Das ist ja keine Tauchglocke, das ist ja, ne? Aber es sieht aus wie eine Tauchglocke, das ist schon richtig. Da mache ich jetzt kein Foto, das kennt ihr ja. Aber wenn man von hier guckt, sieht man, das ist da oben irgendwas abgeplant, oder? Ha? Vielleicht ist das ja ein Osterhase. Und jetzt irgendwann, wenn Ostern ist, machen sie die Plane runter und blasen den auf. Und der ist jetzt schon da. Und dann wird der Osterhase beleuchtet, weil in der Weihnachtszeit ist da schon mal so ein dicker Schneemann drauf. Echt? Hatten die da echt einen Osterhasen? Habe ich ja noch nie gesehen. Ja, dann könnte es das doch sein, dass das der Osterhase ist. Ne, vielleicht wollen sie ihn jetzt noch nicht aufblasen und damit er nicht kaputt geht. Ich könnte ja mal die Drohne mitnehmen und dann, wenn da oben einer ist, dann fliegen wir da um den Osterhasen rum. Sollen da dran kaputt sein, die ist ja noch nicht gelaufen, die liegt ja jetzt seit Jahren im Schrank. Das ist Lithium-Ionen, die müssten eigentlich, die Akkus müssten das schaffen. Auf jeden Fall ist davon noch keins durchgegangen, weil der Schrank ist noch nicht abgebrannt. Ah, siehst du? Überall, wo jetzt die Sonnenblumen waren, da war neulich noch richtig brutal hässliches Feld und jetzt wächst ja schon wieder alles richtig schön, guck. Aber nicht Mais oder so, ne? Jetzt machen die erst Wiese und dann Mais? Aha. Meinst du wegen Monokultur und so? Ja, ich bin ja kein Landwirt. Du raschelst. Ich könnte dir die Arme an den Hosenschlaufen mit Kabelbindern festmachen. Dann raschelt das nicht so. Ach Schatz, bevor ich nächste Woche alleine gehe, gehe ich dann doch eher gar nicht. Weißt du? Weil ich gehe ja eh nur mit dir mit. Damit du nicht so alleine bist. Und weil die Hörerschaft dich halt gern hört. Also sprechen, nicht rascheln. Und könnte dir auch an die Seite so ein Fellbesatz, so Kunstvlies machen. Dann sind das zwei unterschiedliche Stoffe. Und dann schrappt das nicht so. Oder ein Schal drumrum. Einfach so unter den Armen her so einen Schal drumrum binden. Ist doch auch schön. Ja, da werden hier alle wieder auf dem Dorf sagen, wow, ist die neue Mode aus Köln. Siehst du, da ist immer noch Stoppelfeld. War gar nicht Wiese. Ha, reingelegt. Da, wo Wiese war, war immer schon Wiese. Und hier ist ein bisschen, wo Stoppelfeld ist. Das hat der von letzte Woche mit dem Edelritthelm, ne? Oder war es vorletzte? Wo waren wir letzte Woche? Trasse, genau. Das heißt, er fährt die Trasse dann hier oben über den Rücken und dann irgendwo zurück oder wieder über die Trasse runter. Zeitlich könnte das ja hinkommen, jetzt ungefähr. Ja, ist halt ein E-Bike. Okay, es ist ein Elektrofahrrad. Also so eins, wo du eine Zulassung für brauchst. Nein, nicht E-Bike ist Zulassung. Ich denke andersrum. Aha. Wie nennt man eigentlich diese Autos, die keine Autos sind? Wie nennt man die denn? Siegeszeichen der Religion. Errichtet von Anna Margareta Brücher, Witwe von Peter Breidenbach und deren Kindern Gerhard Reudenbach und Anna Gertrud Reudenbach zu Vossbruch. Im Jahre 1818 haben wir auch mal vorgelesen, was hier auf dem Fußfall, ne Fußfall heißt das, auf dem Fußfall steht, der hier zwischen den beiden alten Bäumen ist, die sie so hart beschnitten haben. Ich mache da mal ein Foto. Ja, bei dir ist das, glaube ich, nicht so das Problem. Aber ich habe da das halbe Feld am Fuß. Ich habe mich ja direkt 3 Zentimeter größer gefühlt. Wisst ihr, das hier ist das Richtige. Was haben sie hier drauf gesät? Mag das sein? Ja, irgendwie so. Könnte man ja mal mit Flora Incognita App Dings. Das könnte ja funktionieren, weil Flora Incognita erklärt mir direkt, was das ist. Pflanze erkennen. Wildblume oder Strauch. Blüte oben. Blatt oben. Gesamte Pflanze. Er meint, es ist eine Stoppelrübe. Naja. Na gut, das ist zu viel, aber. Gut. Das halte ich jetzt mal so für ein Gerücht. Ja, es ist ein Stoppelfeld, klar. Kannst auch eine Stoppelrübe. Ich weiß ja nicht, eine Stoppelrübe. Wir können jetzt rüberhüpfen, dann sind wir Stoppelhopser, was weiß ich. Nee, das Bild werde ich ganz einfach mal einer Bekannten schicken. Schöne Grüße an dieser Stelle, Non-Menschen. Und die sagt es mir nachher, was das ist. Das geht Rapsklaps. Na, vielleicht ist das ja Raps. Ich weiß doch nicht, wie Raps aussieht. Stoppelrübe? Tatsächlich habe ich dann diejenige gefragt, die sich damit auskennt. Eine floratisch-floristische Koryphäe, die mir übrigens persönlich bekannt ist. Die meinte, es sei Raps oder Gelbsenf. Danke, viele Grüße und Non-Menschen. Daraufhin warf ein namentlich hauptsächlich mit Zahlen beschäftigter Twitterer eine Rübe in den Hut. Und nun wusste ich auch nicht. Deshalb habe ich Sonntagabend eine Umfrage gezwitschert. Laufzeit 3 Tage. Am Montagmorgen führte Raps vor Rübe bei 9 Votes. Und am Dienstagabend führte Raps vor Rübe bei 9 Votes. Raps mit 44,4%, irgendeine Rübe mit 33,3% und Gelbsenf mit 22,2%. Das macht zusammen 99,9%. Da frage ich mich doch, wo ist denn da das 0,1 andere? Wer hat denn da was anderes gewählt? Und geht das überhaupt? Eigentlich geht das doch gar nicht. Oder ist das nur ein Rundungsfehler? Und wieso funktionieren derartige Umfragen so? Ich verstehe das nicht. Und weil ich es nicht verstehe, ist es mir auch egal. Das ist schon interessant eigentlich. Wo bist denn du jetzt? Moin! Wo bist denn du jetzt? Da hinten. Da bist du ja jetzt. Ja. Es ist mal interessant, dass hier irgendwas fährt, aber nicht hier ab der Feuerwehr. Jetzt hatten sie auf Twitter so ein Bild gezeigt, also so ein kleines Video. Im Zusammenhang mit Corona, weil ja so um die 300 Menschen, also zwischen 200 und 300 Menschen sterben, jeden Tag, immer noch, haben sie ein Bild gezeigt von so einem Flieger, also so Straße, und dann kommt dann plötzlich so ein Flieger von oben in das Bild rein, so in Seitenlage mit einem Flügel nach unten und crasht dann voll und explodiert. Und dann war ja die Frage... Genau, nee, das Video, da ist ein Video hinter. Ist das echt oder ist das nicht echt? Und es war wohl tatsächlich eine Frachtmaschine, aber nur, das hört sich jetzt natürlich wieder an, aber nur mit 7 Menschen an Bord. Auch scheiße, aber als Beispielbild halt dafür, wenn das ein Flieger wäre. Und wenn das jeden Tag passieren würde, so, ja, das wäre immer in Nachrichten, aber so... Die Leute eben nicht, das nimmt man halt so hin. Aber es ist schon... Aber ich finde das total interessant, weißt du, dass... Ich meine, du stellst dich ja nicht einfach irgendwo hin mit der Kamera oder mit deinem Handy und denkst so, och, mal gucken, vielleicht fällt gleich ein Flieger runter oder so. Ne? Dass man sowas durch Zufall dann immer genau just in dem Moment... Ich würde so schnell gar nicht das Handy rauskriegen. Ja, also ich glaube kaum, dass die Leute mal eben aus dem Keller. Ne? Das ist der zweite Bordstein, der jetzt schon so weggebrochen ist. Beobachtet die mich? Die saß eben bei uns auf dem Haus und hat auch genauso rumgezirpt, als ich im Zwinger war. Wegen dem Nest. The Nest. Da lag ein Chupa Chups auf der Mauer. Wo kommt man eigentlich raus, wenn man da hergeht? Direkt an den Tennisplätzen. Echt? Ja. Dann lass uns da hergehen, das ist leiser. Und da bin ich auch, glaube ich, noch nicht hergegangen. Oder ich bin da mal hergegangen und erinnere mich nicht. Also ich glaube ja, das mit den Flugzeugen wird mehr. Sonntags. Jetzt, wo ich den Zaun sehe, weiß ich ungefähr... Da einer wohnt oder ob das so eine Grillhütte ist. Aha. Bin ich ja froh, dass du mal ähnlich wenig Ahnung hast wie ich. Ja, ich befürchte, wenn das jetzt hier schon alles so schön blüht und dann irgendwann nochmal so richtig drauf friert. Die Eisheiligen sind doch noch nicht durch. Ah, guck mal da, die haben sich da so einen richtig schönen Ofen gebaut mit Klappen und das ist mit Sicherheit schick. Und jetzt sind die Ziegen hier, guck. Aber das Vieh hat ja brutale Hörner. Lang und gerade nach vorne. Mann. Und ein Pfau. Guck mal, die haben ein Pfau. Und Hühner. Das ist ja mal ordentlich. Das ist ja hier auch weniger Wiese als ein großer Scheißhaufen, ne? Wo hier diese stark riechenden Ponys und Esel stehen. Ja, Esel ohne Teddy. Sagst du genau richtig. Esel ohne Teddy. Da oben, siehst du, Katze läuft übers Dach. Jetzt da in den Strauch und zack, runter. Aber jetzt, wo sich das bewölkt, wird es kühl, ne? Kühl und windig. Leute, ich muss da mal ein Bild machen von dem Esel, weil Esel ohne Teddy. Der Kölner Linienbus. Moin. Morgen. Zwei Mitfahrende, eine im vorderen Bereich mit Maske und einer ganz hinten auf der letzten Bank mit Maske. Ja, aber schön ist, dass die sich halt weit genug voneinander wegsetzen und nicht nebeneinander sitzen, weißt du so. Es gibt ja dieses typische, dass wenn einer irgendwo sitzt, weißt du, komplett leer das Abteil und dann setzt sich einer neben dich. Das wird in Bahnen ja schon mal öfter so gemacht. Moin. Und das prangert man dann auf Twitter immer gerne an, was ich aber auch verstehen kann, weil ich würde da auch nicht wollen, dass sich da einer direkt zu mir setzt. Nö. Ich habe halt einen lustigen Puschel am Bauch, guck. Da halten die mich für einen Bekloppten und das ist schön. Warum hast du mich da reingelegt? Bitte was? Wieso ich den Stuhl nicht zurückgeschickt habe? Naja, weil wegen Fernabsatz bei Gewerbe, Aufwand, Ärgers für den Kataloginhaber, ich den nicht mehr gescheit verpacken kann und er mich jeden Tag daran erinnert, dass ich ganz nach Bart Simpsons Art virtuell an die Tafel schreibe: Ich soll keine Sitzmöbel online kaufen. Ich soll keine Sitzmöbel online kaufen. Ich soll keine Sitzmöbel online kaufen. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 87 vom 8. April 2022. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente, Haikutter oder via Twitter @RadioKRD entgegen. Wie zum Beispiel die von Frank. Er twitterte: Lustig, das mit dem Nachtigall-Zeichentrick und dass dir auch der Name von der komischen Frau Doktorin Dr. Agnes Jurati nicht einfällt. Nach dem Namen suche ich auch jedes Mal. Danke, Frank. Nach Folge 5 habe ich sie umbenannt. Ich nenne sie jetzt, Achtung, Spoiler-Alarm, ich wiederhole, Spoiler-Alarm, Dr. Agnes Borgati, Fachschizophrenikerin. Das ist einfach zu merken. Und wo ich gerade bei Star Trek bin, ersetze ich das Outro mit einem unspektakulär wirren Instrumentalstück, welches ich Picard's Life nenne, geschrieben übrigens ohne Deppenapostroph, bevor ich mir im Anschluss gleich die neue Staffelfolge gebe. Es ist nämlich Freitag. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen, der Andi. Ja.